sollen sie hinter euch treten, und ein anderer Teil, der noch nicht gebetet hat, soll nach vorne kommen, und sie sollen dann auch mit dir beten, doch sollen sie auf ihrer Hut sein und ihre Waffen nehmen. Diejenigen, die ungläubig sind, möchten, dass sie eure Waffen und eure Sachen außer Acht lasst, so dass sie auf einmal über euch herfallen können. Es ist keine Sünde für euch, wenn ihr unter Regen zu leiden habt oder krank seid, eure Waffen abzulegen. Aber seid auf eurer Hut. Gewiss, Allah bereitet für die Ungläubigen schmachvolle Strafe. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. Wenn ihr das Gebet vollzogen habt, dann gedenkt Allahs stehend, sitzend und auf der Seite liegend. Wenn ihr in Ruhe seid, dann verrichtet das Gebet wie üblich. Das Gebet ist den Gläubigen zu bestimmten Zeiten vorgeschrieben. Und lasst nicht nach, das Volk der feindlichen Ungläubigen zu suchen. Wenn ihr zu leiden habt, so haben sie zu leiden wie ihr. Ihr aber habt von Allah zu erhoffen, was sie nicht zu erhoffen haben. Und Allah ist allwissend und allweise. Inna anzalna ilayka al-kitaba bil-haqq litahkuma bayna-an-nas bima araka Allah wala takun lil-kha'inin khaseema wastaghfirillah inna Allah kana ghafuran rahima. Gewiss, wir haben dir das Buch mit der Wahrheit hinabgesandt, damit du zwischen den Menschen richtest aufgrund dessen, was Allah dir gezeigt hat. Sei kein Verfechter für die Verräter. Und bitte Allah um Vergebung. Gewiss, Allah ist allvergebend und barmherzig. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. Und streite nicht zur Verteidigung derer, die sich selbst betrügen. Allah liebt nicht, wer ein Verräter und Sünder ist. Sie verbergen sich vor den Menschen, verbergen sich jedoch nicht vor Allah, wo er doch bei ihnen ist, wenn sie an Worten aushecken, womit er nicht zufrieden ist. Allah umfasst, was sie tun. Ihr da seid es doch, die ihr im diesseitigen Leben zu ihrer Verteidigung gestritten habt. Aber wer wird am Tag der Auferstehung mit Allah zu ihrer Verteidigung streiten? Oder wer wird dann ihr Sachwalter sein? ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. Und wer etwas Böses tut,

Wer sich den Satan außer Allah zum Schutzherrn nimmt, der hat fürwahr einen offenkundigen Verlust erlitten. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. Er macht ihnen Versprechungen und erweckt in ihnen Wünsche. Aber der Satan macht ihnen nur Versprechungen in Trug. Jene, ihr Zufluchtsort wird die Hölle sein, und sie werden aus ihr kein Entrinnen finden. Diejenigen aber, die glauben und rechtschaffene Werke tun, die werden wir in Gärten eingehen lassen, durcheilt von Bächen, ewig und auf immer darin zu bleiben. Allahs Versprechen in Wahrheit. Und wer ist wahrhaftiger als Allah in seinen Worten? ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. Es geht weder nach euren Wünschen noch nach den Wünschen der Leute der Schrift. Wer Böses tut, dem wird es vergolten, und der findet für sich außer Allah weder Schutzherrn noch Helfer. Wer aber, sei es Mann oder Frau, etwas an rechtschaffenen Werken tut und dabei gläubig ist, jene werden in den Paradiesgarten eingehen, und es wird ihnen nicht ein Dattelkerngrübchen Unrecht zugefügt. Wer hätte eine bessere Religion, als wer sein Gesicht Allah hingibt und dabei Gutes tut und dem Glaubensbekenntnis Abrahams folgt, als Anhänger des rechten Glaubens? Und Allah nahm sich Abraham zum Freund. Und Allah gehört alles, was in den Himmeln und was auf der Erde ist. Allah umfasst alles. ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. Sie fragen dich um Belehrung über die Frauen. Sag, Allah belehrt euch über sie und weiter lehrt, was euch im Buch verlesen wird, über die weiblichen Weisen, denen ihr nicht gebt, was ihnen vorgeschrieben ist, und die ihr zu heiraten begehrt, und die Schwachen unter den Kindern, und dass ihr gegenüber den Weisen Gerechtigkeit wahrt, und was immer ihr an Gutem tut, so weiß Allah darüber Bescheid. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح

Für den wirst du keinen Weg finden. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا O die ihr glaubt, nehmt nicht die Ungläubigen anstatt der Gläubigen zu Schutzherren. Wollt ihr denn Allah eine offenkundige Handhabe gegen euch liefern? Gewiss, die Heuchler werden sich auf dem untersten Grund des Höllenfeuers befinden, und du wirst für sie keinen Helfer finden. إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما Ausgenommen diejenigen, die bereuen und verbessern und an Allah festhalten und ihre Religion aufrichtig für Allah ausüben. Jene werden mit den Gläubigen sein und Allah wird den Gläubigen großartigen Lohn geben. Warum sollte Allah euch strafen, wenn ihr dankbar und gläubig seid? Allah ist dankbar und allwissend. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا Allah liebt nicht den laut vernehmbaren Gebrauch von bösen Worten, außer durch jemanden, dem Unrecht zugefügt worden ist. Allah ist allhörend und allwissend. Ob ihr etwas Gutes offenlegt oder es verbergt oder etwas Böses verzeiht, gewiss, Allah ist allverzeihend. Und allmächtig. Diejenigen, die Allah und seine Gesandten verleugnen und zwischen Allah und seinen Gesandten einen Unterschied machen wollen und sagen, wir glauben an die einen und verleugnen die anderen und einen Weg dazwischen einschlagen wollen, das sind die wahren Ungläubigen. Und für die Ungläubigen haben wir schmachvolle Strafe bereitet. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما Denjenigen aber, die an Allah und seine Gesandten glauben, und keinen Unterschied zwischen jemanden von ihnen machen, denen wird er ihren Lohn geben. Allah ist allvergebend und barmherzig. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا Die Leute der Schrift verlangen von dir, dass du ihnen vom Himmel ein Buch offenbaren lässt. Sie haben von Moses bereits etwas noch Größeres als dies verlangt. Denn sie sagten,

أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. Aber diejenigen unter ihnen, die im Wissen fest gegründet sind und die Gläubigen glauben an das, was zu dir an Offenbarung herabgesandt worden ist und was vor dir herabgesandt wurde, und diejenigen, die das Gebet verrichten und die Abgabe entrichten und an Allah und den jüngsten Tag glauben, ihnen werden wir großartigen Lohn geben. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا. Gewiss, wir haben dir Offenbarung eingegeben, wie wir Noah und den Propheten nach ihm Offenbarung eingegeben haben. Und wir haben Abraham, Ismail, Isaak, Jakob, den Stämmen, Jesus, Iob, Jonas, Aaron und Salomon Offenbarung eingegeben. Und David haben wir ein Buch der Weisheit gegeben. ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. Und wir sandten Gesandte, über die wir dir schon zuvor berichtet haben, und andere, über die wir dir nicht berichtet haben. Und zu Moses hat Allah unmittelbar gesprochen, Gesandte, als Verkünder froher Botschaft und als Überbringer von Warnungen, damit die Menschen nach den Gesandten kein Beweismittel gegen Allah haben. Und Allah ist allmächtig und allweise. Aber Allah bezeugt, was er zu dir als Offenbarung herabgesandt hat. Er hat es mit seinem Wissen herabgesandt. Und auch die Engel bezeugen es, und Allah genügt als Zeuge. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. Diejenigen, die ungläubig sind und von Allahs Weg abhalten, sind fürwahr weit abgeehrt. Für diejenigen, die ungläubig sind und Unrecht tun, ist es nicht Allahs Wille, ihnen zu vergeben, noch sie einen rechten Weg zu leiten. Außer den Weg zur Hölle, ewig und auf immer darin zu bleiben. Und dies ist Allah ein leichtes. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. O ihr Menschen, der Gesandte ist nunmehr mit der Wahrheit von eurem Herrn zu euch gekommen. Darum glaubt an ihn. Das ist besser für euch. Wenn ihr aber ungläubig seid, gewiss, so gehört Allah alles, was in den Himmeln und was auf der Erde ist. Und Allah ist allwissend und allweise. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه